zweite Stunde Falkenberg-Special auf Radio Marabu. Willkommen zurück erstmal. Willkommen, willkommen, willkommen. Es geht um dein Album Freiheit. Ein eher vordergründiger Song ist Vor den Kathedralen. Geht es da ein bisschen um die Occupy-Bewegung? Könntest du dir vorstellen, da dabei zu sein? Naja, es geht nicht nur um Occupy, es geht auch um echte Demokratie jetzt. Es geht um all diese Bewegungen, die sich in den letzten Jahren formiert haben, aus ja offensichtlich zwingenden Gründen. Also man muss dazu einfach Stellung beziehen. Und es sind am Anfang sind es immer die wenigen, die auf die Straße gehen. Das ist immer so. Das war in allen vorrevolutionären Situationen so gewesen, dass es immer die wenigen sind, die am Anfang auf die Straße gehen. Das sind dann auch die wenigen, die dann irgendwann vergessen werden, logischerweise. Und es gibt heute konservative Politiker, konservative Journalisten, die sagen, ohne Occupy Wall Street zum Beispiel hätten wir dieses Thema Bankenkrise und auch alles, was dahinter steckt. Also es gibt heute mittlerweile auch Leute, die sich vorher damit nicht beschäftigt haben, die wissen, was Hedgefonds sind, was Derivate sind und dass es eigentlich nichts ist. Also dass es eigentlich alles eine riesige Blase ist, dass es schwarze Banken und in irgendwelchen kleinen, auf irgendwelchen kleinen Inseln geht, die eigentlich das gesamte System steuern. All das ist nur darum offensichtlich geworden, weil es ein paar Leute gab, die gesagt haben, okay, wir gehen auf die Straße, bauen unsere Zelte vor den Banken auf und machen darauf aufmerksam. Ein Ausdruck von Freiheit, du hast in der ersten Stunde ja auch schon angeschnitten, kann finanzielle Unabhängigkeit sein. Von diesem Standpunkt aus wäre ja ein Typ wie Josef Ackermann der allerfreiste von allen. Ja, da kommt es ja wieder darauf an, wie man Freiheit für sich definiert. Es kann sein, dass Ackermann der Meinung ist, dass er ein Höchstmaß an Freiheit erreicht hat, dadurch, dass er unglaubliche Boni bekommen hat und viel Geld hat. Das kann sein. Aber ich glaube nicht, dass er einer der freiesten Menschen dieser Welt ist, weil er ist natürlich befangen, also das heißt unfrei von dem, was er tut. Und Ich glaube nicht, dass der zu beneiden ist. Also ich meine, klar, ich hätte auch ein bisschen, hätte ich auch gern von dem Geld, was der hat, aber ich glaube nicht, dass Leute wie er wirklich Freiheit in dem Sinne leben, wie der größte Teil von uns das wahrscheinlich definiert. Zur finanziellen Unabhängigkeit. Du hast auf deiner Webseite deine Fans gebeten, keine Kopien deiner CDs zu verschenken und sich auch keine schenken zu lassen. Wie viel schwieriger ist es geworden, als wirklich unabhängiger Künstler, der alles selbst macht, zu überleben? Es wird immer schwieriger. Das ist schon mal klar. Und ich meine, es ist ja so, ich habe mich davor immer gescheut, also auch darauf hinzuweisen, weil zu sagen, okay, brennt bitte nicht, kopiert bitte nicht, raubkopiert bitte nicht, heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass man den Leuten das unterstellt, das zu tun. Das möchte ich eigentlich nicht, aber andererseits ist es natürlich so, dass ich mittlerweile bemerke, dass es so ein Selbstverständnis geworden ist. Also es gibt, ich selber habe Szenen erlebt nach dem Konzert, wo Leute in meiner Anwesenheit sich verabredet haben, wer jetzt wem eine Kopie von dem und dem Album macht. Und das heißt, dass es im Bewusstsein, was wir hier tun, gar nicht mehr stattfindet. Also es hat keinen Wert mehr sozusagen für einen Teil der Leute. Und vielleicht ist es der Weg, dass man wieder darauf hinweist, dass wenn sie das tun, sie natürlich zum Beispiel die Produktion eines nächsten Albums erschweren, weil eine Albumproduktion kostet Geld, ein Video kostet Geld, selbst ein Satz Gitarrenseiten kostet Geld. Und all das finanzieren ja Künstler wie ich dadurch, dass wir viel spielen, dass wir unterwegs sind und keine Ahnung, wir kriegen keine unglaublichen Millionenvorschüsse von Universal oder von Sony BMG. Insofern ist jeder, der zu unseren Konzerten kommt, ja auch damit verantwortlich, ob er uns im nächsten Jahr in seiner Stadt wieder sehen kann oder nicht. Wert der Arbeit. Kann das damit zusammenhängen, dass der Wert der Arbeit im Allgemeinen auch gesunken ist, dass zum Beispiel eine Verkäuferin nur 500 Euro im Monat bekommt? Ja, das ist ja, natürlich. Auch damit hängt das zusammen. Also ich meine, wenn man sich überlegt, dass Leute von einem Fulltime-Job ihre Familie nicht ernähren können, das heißt aufstocken müssen oder noch einen Zweitjob annehmen müssen, das ist einfach völlig absurd. Also es sind ja Leute, die arbeiten möchten und die das auch tun. Und man muss von seiner Arbeit, die man tut, auch leben können. Und ein Stundenlohn von 5 Euro ist definitiv unterirdisch und nicht akzeptabel. Ganz klar, vor den Kathedralen. Mic check. Er macht die Leichen, über die ihr geht. ihr seht Angst und Untergang. Ihr zündet euch grinsend mit unserer Freiheit die Siegeszigarren an. Vor den Kathedralen der unbegrenzten Macht stehen bunte Zelte wie Sonnen in der Nacht. Vor den Barrikaden brennt morgen das Papier, das niemals mehr wert war als eure Gier. Das niemals mehr wert war als eure Gier. Ihr habt uns bis zum Abgrund geschleift. Es wird Zeit, dass ihr jetzt springt und hier und endlich vor unseren Augen im Sumpf eure Krisen versinkt. Vor den Kathedralen der unbegrenzten Macht stehen bunte Zelte wie Sonnen in der Nacht. Vor den Barrikaden brennt morgen das Papier, das niemals mehr wert war als eure Gier. Das niemals mehr wert war als eure Gier. Von den Marionetten in den Scheinparlamenten wird euch lieb auf die Finger gehauen. Sie geben euch gern unser Geld zum Verzocken. Nehmt ihn mit, denen kann man nicht trauen. Vor den Kathedralen der unbegrenzten Macht stehen bunte Zelte wie Sonnen in der Nacht. Vor den Barrikaden brennt morgen das Papier, das niemals mehr wert war als eure Gier. Das niemals mehr wert war als eure Gier. Vor den Kathedralen, Radio Marabu mit Falkenberg zum Album Freiheit. Ich würde auf jeden Fall hier auch zum Friedensnobelpreis gratulieren. Als Friedensnobelpreisträger, hast du dich drüber gefreut? Ja, also ich hab natürlich einen Flickflack, einen Dreifachen gemacht, als ich davon gehört habe, weil es ist natürlich absurd. Also ich meine, die EU bekommt einen Nobelpreis, einen Friedensnobelpreis, also ja nicht irgendwas. Wenn man sich überlegt, natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ja, das, der hat die EU verdient, weil die längste Friedenszeit in Europa, dass die europäische Industrie, also speziell die Waffenindustrie, die Kriege exportiert, das wird dabei überhaupt nicht beachtet. Ich meine, Deutschland ist der drittgrößte Waffenproduzent der Welt. Und für Nationen, die, ich sag mal, darauf einen Großteil ihres Bruttosozialeinkommensproduktes, keine Ahnung, begründen, die verdienen keinen Friedensnobelpreis. Wenn Politiker Freiheit in die Welt tragen wollen, wenn es geht noch in die dritte Welt, ist das nicht vom Grunde her anmaßend, weil ja damit eine Definition von Freiheit als Staatsform vorgegeben wird? Ja, Freiheit ist, man kann Freiheit und ich sag mal auch Demokratie nicht exportieren. Also man kann nicht in irgendein durch die Kolonialisierung von vor ein paar hundert Jahren geschaffenes dritte Weltland gehen und sagen, okay, wir schenken euch jetzt die Demokratie, wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Demokratie muss wachsen. Das ist der Sinn von Demokratie. Und im Land, das durch Kolonialisierung ja der westlichen Welt Schaden genommen hat und entdemokratisiert wurde, die Kultur, die eigene Kultur zerstört wurde, da dann hinzugehen und sagen, so, wir bringen euch jetzt die Demokratie, das ist sehr scheinheilig und sehr, also das ist eigentlich zynisch. Teil unseres Freiheitsexports führt jetzt an Südeuropa zu Streiks. Wie registrierst du das? Naja, also ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass Streiks in dem Ausmaße in Deutschland stattfinden, weil die Deutschen sind nicht so. Die Deutschen sind weder Spanier, Italiener, Griechen noch Franzosen. Aber es ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass diese Kürzungen, die verordnet worden sind, weil sich Investmentbanker verspekuliert haben. Weil das ist ja der eigentliche Grund, warum es diese Kürzung gibt. Natürlich jetzt auf den Schultern der Masse ausgetragen werden. Es wird natürlich da gekürzt, wo eh schon wenig ist, nämlich an den Löhnen, an Zuschüssen für Bildung, Soziales und so weiter und so fort. Also es wird da gekürzt, wo eh schon zu wenig ist. Viel sammelt sich auch bei Facebook. Du hast vor einigen Jahren im Interview mal gesagt, dass du das Internet als das letzte freie Medium betrachtest. Du bist auch aktiv dort. Hat sich an diesem Blickwinkel etwas geändert oder differenziert? Nee, wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit gesehen, also dass die Vernetzung speziell in den Social Networks extrem wichtig ist. Also alle Umwälzungen zum Beispiel in Nordafrika, in Libyen und so, wären ohne Vernetzung, ohne diesen Informationsfluss mit Sicherheit ganz anders gelaufen. Ein bisschen ist es auf jeden Fall ein Ventil, wo jeder seine Meinung sagen kann. Es gibt da einen interessanten Song auf deiner Platte, die Leute reden, doch die Leute hören nicht zu. Ja, es wird natürlich, das Social Network ist natürlich auch das Labertaschen, die Labertaschenplattform an sich natürlich. Und jeder postet irgendwie alles Mögliche, natürlich auch gefährliches Halbwissen. Also man sollte dringendst, ich empfehle jeden dringendst zu hinterfragen, wenn man irgendein Posting und irgendeinen neuen Aufreger findet, ob es denn wirklich so ist, weil es wird wirklich da viel verbreitet, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ich meine, abgesehen von kleinen Kätzchen und blöden Spielen, ich meine, es ist wirklich ein Irrenhaus, aber es ist natürlich, es liegt auch, man hat die Freiheit, sich mit den Leuten zu vernetzen, mit denen man vernetzt sein will. Also ich schmeiße zum Beispiel bei Facebook regelmäßig Leute raus, die mir in irgendeiner Art und Weise auf die Ketten gehen mit irgendwelchen blöden Spielen oder mit blöden Kommentaren oder mit seltsamen Postings. Also weil mit denen muss ich nicht vernetzt sein. Die Leute reden. Die Leute reden, die Leute wollen in sicherer Freiheit leben. Die Leute reden, die Leute reden, die Leute wollen in sicherer Freiheit leben. Die Leute reden, reden, doch die Leute hören nicht zu. Die Leute reden, die Leute sagen, es muss sich was bewegen. Die Leute reden, die Leute reden, die Leute sagen, es muss sich was bewegen. Die Leute reden, reden, doch die Leute hören nicht zu. Die Leute reden, die Leute reden und gehen nicht auf die Straße wegen Regen. Die Leute reden, die Leute reden und gehen nicht auf die Straße wegen Regen. Die Leute reden, reden, doch die Leute hören nicht zu. We'll be right back. heute reden, wir reden auf Radio Marabu zum Thema Freiheit. Bei all diesen ernsten Gesprächen muss aber eins auch mal gesagt werden, deine Konzerte sind sehr unterhaltsam. Du plauderst auch viel mit dem Publikum. Naja, es gibt viel zu sagen und ich sag mal so, das Publikum ist ja mittlerweile auch daran gewöhnt, also auch mit zu agieren bei den Konzerten und ich sag mal, ich genieße auch die Solokonzerte, weil da natürlich das ein Rahmen dafür ist, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt das auf eine private Ebene zu stellen, so ein Konzert, aber es ist schon, ich sag mal so, es ist schon sehr ungewöhnlich, also mit den Leuten zu kommunizieren, also ich krieg das auch immer wieder gesagt nach den Konzerten, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es also viele Kollegen gibt, die auf die Bühne gehen, ihre Songs spielen und das war's. Könnte ich nicht, also weil es gibt natürlich auch zu den Songs immer Geschichten oder momentane Befindlichkeiten. Ich meine, jeder Tag ist nicht wie der andere und ich denke schon, dass es auch durch die Gespräche und durch die Geschichten, die ich erzähle zwischen den Songs, manche Leute nochmal auch eine andere Sicht auf bestimmte Themen kommen. Weil ein Song ist 3,5 oder 4 Minuten lang und manchmal, also es ist jetzt kein Waschzettel zu den Songs, was ich da erzähle, sondern es ist meistens irgendwas, was eigentlich nicht wirklich direkt was damit zu tun hat. Ein Thema, welches du häufiger angesprochen hast, auch vorhin schon im Interview, ist das Thema Fernsehen oder öffentlich-rechtliche Medien, die du selbst meidest, auch immer noch. Verpasst man da irgendwas, wenn man das meidet? Also ich habe kein Fernsehen bisher gehabt. Ich habe jetzt mir irgendwann auf Anraten eines Freundes hin so eine kleine TVBT-Antenne geholt, so dass ich eben zum Beispiel Arte nicht immer nur aus der Mediathek gucken muss. Und also ich habe quasi die öffentlich-rechtlichen Sender, das ist im Prinzip, ja, es ist eigentlich nicht gut. Aber ich sag mal, Arte macht wirklich einen guten Job. Also Arte geht zum Beispiel auch in ihrem Programm auf die aktuellen Geschehnisse ein, positioniert sich politisch auch ganz klar und das ist schon hervorragend. Also ich kann nur jedem empfehlen, Arte zu gucken und weil, also für mich ist es der einzige Sender, der überhaupt machbar ist. Und andere Medien, Bücher, Musik, Kino, Theater, gibt es Tipps? Ja, Bücher, also ich meine, es gibt das neue Neil Young Album zum Beispiel. Titelthema des Rolling Stone, glaube ich. Das zwar noch nicht bei mir angekommen ist, also weil ich habe mir natürlich irgendeine Special Edition bestellt, die irgendwie seit 2 Wochen unterwegs ist und die irgendwie nicht bei mir ankommt. Ich bin sehr gespannt drauf, das Americana Album von Neil Young war großartig. Filme, im Moment bin ich jetzt nicht so angeschlossen an aktuellen Kinofilmen. Also ich warte auf den neuen Tarantino-Film, der jetzt, glaube ich, im Herbst kommt. Django. Wie fandst du Inglourious Basterds? Inglourious Basterds fand ich grandios. Also, vom Aufbau, ja, ich auch. Ja, also es war groß, ja, ein Tarantino halt. Ich fand es auch gut, mit diesem Thema humorvoll zu spielen. Also es war respektlos, aber es war klug gemacht. Ja, typisch. Genau. Eine Zutat konservativer Medien, die wir ja gerade kritisiert haben, ist auf jeden Fall die Angst. Das ist eine feste Zutat, die brauchen wir. Und da kommen wir ja auch zu dem Schlüsselsong von deinem Album. Angst. Kann man Angst als den bösen Bruder der Freiheit bezeichnen? Nee, es ist der Gegenspieler. Die Angst ist der Gegenspieler der Freiheit. Also der Feind. Wir hauen ihn jetzt raus. Angst. Willkommen im Land der Sicherheit. Willkommen im Land der Angst. Angst frisst Freiheit und Freiheit stirbt an Angst. Angst macht die Angstmacher reich. Angst macht das Rückgrat so weich. Willkommen im Land der Sicherheit. Die nächste Angst kommt gleich. Da ist die Angst, da ist die Angst, nicht erreichbar zu sein und vor Gift im Schwein. Da ist die Angst, da ist die Angst, vor eingeschleppten Killerbienen und Muslimen. Da ist die Angst, da ist die Angst, vor ganz gemeinen Viren und großen Tieren. Da ist die Angst, da ist die Angst, vor Homosexuellen und Online-Kriminellen. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen, die sie dumm und gefährlich macht. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen, Angst macht klein und gemein. Willkommen im Land der Sicherheit, willkommen im Land der Angst. Angst frisst Freiheit und Freiheit stirbt an Angst. Angst macht die Angstmacher reich. Angst macht das Rückgrat so weich. Willkommen im Land der Sicherheit. Die nächste Angst kommt gleich. Da ist die Angst, da ist die Angst. Vor der 13 und der 7 und vorm Verlieben. Da ist die Angst, da ist die Angst. Vom Älterwerden mit Gebrechen und Beschwerden. Da ist die Angst, da ist die Angst. Vor Milben in den Kissen und Fliegenschissen. Da ist die Angst, da ist die Angst. Vor der nächsten Inflation und überhaupt und sowieso. Vor der Gesamtsituation. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen, die sie dumm und gefährlich macht. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen. Angst macht klein und gemein. Willkommen im Land der Sicherheit. Willkommen im Land der Angst. Angst frisst Freiheit und Freiheit stirbt an Angst. Angst macht die Angstmacher reich. Angst macht das Rückgrat so weich. Willkommen im Land der Sicherheit. Die nächste Angst kommt gleich. Angst von Falkenberg aus dem Album Freiheit. Als Moderator ist man immer um Angst, irgendetwas vergessen zu haben. Gibt es noch eine Frage an mich? Hat es Spaß gemacht? Fein. Sollte es auch. Trotz ernsten Themas, ja. Das ist gut, das ist gut. Das ist eine gute Voraussetzung. Zwei Videos wurden gedreht zum Album. Es wurden gedreht, aber noch nicht geschnitten. Also vor den Kathedralen wird ein Video sein, was hoffentlich vor Ende des Jahres noch fertig wird. Und dann gibt es im nächsten Frühjahr das nächste Video und dann ist schon ein drittes weiteres in Planung. Kann man die Songs schon erfahren? Das zweite Video wird sein auf dem Wiesen der Kindheit. Das wird im Frühjahr, also vor Tourbeginn im März, dann veröffentlicht. Und über das dritte Video bin ich mir noch nicht im Klaren. Da bin ich schwanke ich noch hin und her zwischen dem Lied über meine Heimatstadt Halle, die Stadt, die keiner kennt, und im Schlaf. Also ich habe zu beiden Ideen, aber ich weiß noch nicht, welches es wird. Es gab noch etwas Interessantes in diesem Sommer. Du hast in der Rocky Horror Picture Show in Dresden gespielt. Ja, das ist schön schräg. Das ist auch eine gute Inszenierung. Ich habe Rocky Horror das erste Mal Anfang der 90er in New York gesehen, in einem alten Kino in Manhattan. Und seitdem bin ich natürlich auch ein bisschen verwöhnt, was die Inszenierung dieses Stückes anbetrifft. Ich habe auch viele lieblose Sachen gesehen oder billig Inszenierung. Aber die Dresdner Inszenierung ist wirklich toll. Und also ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Es ist schwierig, weil die Vorstellungen auch für nächstes Jahr sind, glaube ich, fast alle ausverkauft. Und es ist ein großer Erfolg auch für die Staatsoper in Dresden. Und Hut ab, dass sie sich das auch getraut haben, das zu machen, weil es ist eigentlich kein Staatsoperette-typisches Stück. Aber es ist ein guter Cast. Die Leute, also das Ensemble ist grandios. Also ob das Frankenfurter ist oder alle anderen. Und es macht riesigen Spaß, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. In der Staatsoperette ist ein gutes Arbeiten. Und also ich kann es nur jedem empfehlen, kümmert euch, guckt es euch an. Bis zum nächsten Jahr auch da weiter mit dabei. Konzerte hast du auch schon angedeutet, gibt es, denn gibt es die Videos. Und jetzt muss man noch fragen, nächste Platte schon im Kopf? Ja, also es beginnt langsam. Also es ist so, wie es immer ist. Also nach dem Album ist erstmal eine Weile Ruhe. Auch im Kopf so, also es kommen keine Ideen und ich provoziere das auch nicht, die kommen von ganz alleine und ich merke schon, es fängt jetzt so an, es sind jetzt so, ich habe so die ersten Skizzen und es gibt eine Idee für ein neues Konzept, weil auch das nächste Album wird, denke ich, ein Konzeptalbum werden und ich denke, dass irgendwann 2014 das dann soweit ist. Dann werden wir uns hier wieder hören, jetzt hören wir noch einen Song, den du ausgewählt hast von der Platte. Ja, das ist ein nicht unwichtiges Stück. Also ich habe lange überlegt, wie ich dieses Album beschließe. Und dann kam mir die Idee, weil ich schon seit Jahren ja auch an einem Konzeptalbum, einem reinen Pianoalbum, Klavieralbum arbeite, dass das eigentlich eine gute Geschichte wäre. Also weil nochmal die Leute also wirklich auch in Freiheit im Denken zu entlassen und einfach nicht mit Text nochmal zuzulabern, sondern einfach ein Instrumentalstück als Abschluss zu nehmen. Instrumentalstücke haben eine Tradition auf allen meinen Alben. Und die Freiheit der anderen ist, glaube ich, auch für das Album auch mit dem Titel der beste Abschluss, den ich mir denken konnte und hätte wünschen können.